Kapitel 01. Nie wieder München wählen 2. Dokumentarische Chronik der politischen Geschehnisse in den Monaten März, August und September 1939, die den Kriegsausbruch herbeiführten, wählen 2 Dokumente und Pressespiegel. Vorbemerkung: Die aufgeführten Dokumente wurden einzig und allein nach dem Grundsatz ausgewählt, ob ihr Inhalt etwas Wichtiges zum Geschehen der dargestellten Zeit zu sagen hat, einerlei, ob dieser Inhalt belastenden oder entlastenden Charakter aufweist. Es besteht zwischen Ihnen und den in den Text wählend direkt aufgenommenen Dokumenten kein Wertunterschied. In den meisten Fällen sind die Dokumente vollständig wiedergegeben. Wo dies nicht der Fall ist, sind nur jene Stellen weggelassen, die Phrasen, Wiederholungen und Unwichtiges oder solche Ausführungen enthalten, die mit dem vorstehenden Thema nicht in Zusammenhang stehen. Das Gesamtgewicht der weggelassenen Stellen ist völlig bedeutungslos für die Beurteilung der Geschehnisse. Der Einfachheit halber ist in den meisten Fällen auch auf die Wiedergabe von Aktenzeichen, Höflichkeitsfloskeln usw. verzichtet, wenn ihre Angabe nicht absolut wichtig erschien. Da einige Historiker behaupten, einzelne Dokumente des Deutschen Weißbuches Nummer 2 seien sinnentstellend gekürzt bzw. wiedergegeben, habe ich bei Nachprüfung dieser Fälle festgestellt, dass von beabsichtigter Sinnentstellung keine Rede sein kann, abgesehen davon, dass sich für jeden Fall eine völlig verständliche Begründung finden ließ. Viel umfangreicher und bedeutsamer sind die Weglassungen wichtiger Passagen im britischen Blaubuch. Auszug aus dem Memorandum des britischen Militärattaches vom 3. März 1939 betreffend den militärischen Standpunkt im Hinblick auf die Deutschland zu machenden Konzessionen auf wirtschaftlichem Gebiet. Aus DBFP BD 4 Nummer 172 Beilage: Es gibt natürlich eine Möglichkeit und sie ist in diesem Jahre größer als sie in den kommenden sein wird, dass Herr Hitler versucht sein könnte, eher einen Weltkrieg zu riskieren als seine wirtschaftliche Ideologie zerschlagen zu sehen. Die innere Lage in Deutschland ist jedoch bereits derart, dass sie ebenso gut als ein starkes Abschreckungsmittel wirken dürfte gegen ein sich Einlassen auf einen Krieg. Er kann keine Täuschungen darüber haben, einen größeren Krieg zu beginnen mit einer UN-gesunden Heimatfront. Das Risiko ist auf jeden Fall klein genug schön zu tun und dies sollte wohl wert sein, darauf einzugehen durch den Besuch SMR-Minister und der Vertreter der Federation of British Industries. Der Besuch ist an sich eine Geste, die es Herrn Hitler schwerer machen wird, seine Öffentlichkeit davon zu überzeugen, dass es Englands Schuld ist, dass Deutschlands Export an Boden verliert. Aber vom rein militärischen Gesichtspunkt aus sollten wir so wenig wie möglich über diese Geste hinausgehen. Indem wir eine feste Front zeigen, können wir wohl in der Lage sein, Deutschland zu zwingen, sein Haus in Ordnung zu bringen, geringere Konzessionen zu machen, um zu verhindern, dass während dieses Sommers und Herbstes, Hervorhebung auch im Original, DV, von Herrn Hitler die Dinge zur Entscheidung gebracht werden. Vom militärischen Gesichtspunkt aus müssen Konzessionen, die von uns der gegenwärtigen Regierung in Deutschland gemacht werden, überhaupt beklagt werden. Die Opposition in Deutschland und unsere potenziellen Alliierten, vor allem Amerika, werden mehr und mehr von unserer Schwäche überzeugt und von unserem Mangel an Willen oder Kraft, uns gegen Deutschland zur Wehr zu setzen. Der amerikanische Geschäftsträger sprach gestern Abend ausführlich mit mir über das Thema unserer Handelsmission und scheint bereits davon überzeugt zu sein, dass deren Hauptmotiv politischer und nicht wirtschaftlicher Art ist. Es gibt natürlich schwerwiegende finanzielle, politische und wenn auch auf den Umgang mit Nazi-Deutschland kaum anwendbare ethische Argumente, die dafür sprechen, Deutschland in seinen Handelsschwierigkeiten zu helfen. Aber vom militärischen Gesichtspunkt aus, den ich allein zu vertreten habe, gibt es praktisch keine. Ich habe dieses Memorandum den Marine- und Luftfahrtachis gezeigt, und sie stimmen mit den darin geäußerten Ansichten überein. Das Äußerste, das wir in der Zwischenzeit tun sollten, würde sein, 9.2 Bericht des deutschen Gesandten in Teheran an das Auswärtige Amt aus DWB 2 Nummer 245 Teheran, den 4. März 1939. Seit einigen Monaten ist hier eine zunehmende Aktivität der englischen Politik festzustellen, die nicht zum wenigsten gegen Deutschland und unsere Position in Iran gerichtet ist. Noch vor Jahresfrist war hier von einer nach außen in die Erscheinung tretenden englischen Betätigung auf politischem, wirtschaftlichem oder kulturpolitischem Gebiet nicht viel zu spüren. Auch der aufmerksame Beobachter musste den Eindruck gewinnen, dass die englische Außenpolitik, die in früheren Jahren gerade in diesem Sektor eine besonders ruhige Tätigkeit entfaltet hatte, die weitere Entwicklung der Dinge in dem schnell aufstrebenden Staatswesen zwar aufmerksam verfolgte, sich aber im Übrigen starker Zurückhaltung befleißigte. Diese Zurückhaltung erfuhr auch keine sichtbare Änderung, als andere europäische Mächte, in erster Linie Deutschland, anfingen, dem neuen Iran besonderes Interesse zuzuwenden und ihre Beziehungen zu diesem Lande, vor allem auf wirtschaftlichem Gebiet, zu festigen und auszubauen. So nahm man es mit Gleichmut hin, dass Deutschland als Lieferant und als Abnehmer Irans binnen weniger Jahre vom 5. auf den 2. Platz vorrückte und England, das noch 1936-37 den 2. Platz behauptet hatte, auf die 4. Stelle verwies. Selbst die Einrichtung einer deutschen Luftverbindung nach dem Nahen Osten, die sich bis hart an die Grenze Indiens, nach Afghanistan, erstreckte und nach dem ursprünglichen Plan unter Berührung wichtiger englischer Interessensphären in Zentralasien bis nach China vorgetrieben werden sollte, begegnete auf englischer Seite anfänglich nur geringem Widerstand. Die Beziehungen zwischen der deutschen und der englischen Vertretung, Ebenso wie das Verhältnis zwischen den beiderseitigen Kolonien waren die denkbar herzlichsten und Äußerungen der Sympathie und Bewunderung für das neue Deutschland aus englischen Kreisen nicht selten. Eine starke Abkühlung brachte dann zunächst die Heimkehr Österreichs ins Reich, die mit offensichtlichem Missbehagen aufgenommen wurde. Während die Vertretungen anderer Länder ihrer Genugtuung darüber Ausdruck gaben, das Volk sich wieder zu Volk gefunden hatte und eine ernste Bedrohung des europäischen Friedens ohne Blutvergießen behoben werden konnte, wurde von englischer Seite scharfe Kritik an den Methoden des deutschen Vorgehens geübt und diese in weite Kreise bis in maßgebende Regierungsstellen hineingetragen. Die Lösung des sudetendeutschen Problems, die Feuerprobe der Achse Berlin-Rom und der von aller Welt anerkannte große Erfolg der deutschen Staatskunst als Ergebnis der Münchener Besprechungen löste in den hiesigen englischen Kreisen eine direkt feindselige Stimmung gegen Deutschland aus, die auch bei Gesprächen mit dem Personal der Gesandtschaft, vom Gesandten angefangen, bei aller Korrektheit in der Form, unverhohlen zum Ausdruck kam. Seither hat sich die antideutsche Stimmung der hiesigen englischen Kreise noch erheblich verstärkt. Die englische Vertretung und Kolonie entwickeln sich zum Herd einer Kriegspsychose, die ihre Fäden weit über das eigentliche Interessengebiet hinausspinnt. Der gesamte Apparat der üblichen Rüstungshetze, wie er heute in der engzählischen Presse, im Rundfunk, in öffentlichen Reden der Wortführer der Kriegspartei mit der Frontstellung gegen Deutschland in die Erscheinung tritt, findet in der hiesigen englischen Vertretung und Kolonie sein getreues Spiegelbild. Wenn man in GE-Sprechen mit Engländern auf das Verwerfliche und Gefährliche dieser Methoden aufmerksam macht, begegnet man ablehnendem Achselzucken oder dem frostigen Hinweis, dass das Wettrüsten der Völker eines Tages zum Kriege führen müsse. Die Herren Eden, Churchill und Duff Cooper sind für diese Leute die eigentlichen Vertreter der englischen Nation und ihre künftigen Führer. Die Auswirkungen dieser offenkundig gegen Deutschland gerichteten Stimmungsmache für unsere Arbeit und unsere Stellung in Iran sind nicht zu unterschätzen. Wenn es den hier zwar gefürchteten, aber keineswegs beliebten Engländern auch nicht so leicht gelingen wird, unsere günstige Position auf wirtschaftlichem und kulturpolitischem Gebiet ernstlich zu gefährden, so erzielen sie doch mit der Schaffung einer Kriegspsychose in den maßgebenden iranischen Kreisen einen Zustand der Unsicherheit und Besorgnis vor kommenden Dingen, der sich auf die Bereitwilligkeit der iranischen Regierung, sich mit uns in größere und länger befristete wirtschaftliche oder verkehrspolitische Unternehmungen einzulassen, störend und hemmend auswirken kann. Auch auf mancherlei anderen Gebieten macht sich neuerdings eine stärkere, gegen uns gerichtete Aktivität der Engländer bemerkbar. So wird heute nicht nur jeder neue Vorstoß der deutschen Wirtschaft in Iran mit Hilfe eines vorzüglich organisierten Nachrichtendienstes bis in alle Einzelheiten verfolgt und bespitzelt, sondern auch, wenn sich die Möglichkeit dazu bietet, sabotiert. SMN3 Bericht des polnischen Botschafters Potocki in Washington an den polnischen Außenminister vom 7. März 1939 DWB3 Nummer 19 Washington, den 7. März 1939 betrifft, die Außenpolitik der Vereinigten Staaten. Die Außenpolitik der Vereinigten Staaten beschäftigt augenblicklich nicht nur die Regierung, sondern die ganze amerikanische Öffentlichkeit. In erster Linie handelt es sich um die Äußerungen des Präsidenten Roosevelt, welcher fast in jeder öffentlichen Rede auf die Notwendigkeit einer Aktivierung der Außenpolitik gegenüber dem Chaos der Begriffe und Strömungen in Europa mehr oder weniger ausdrücklich hinweist. Diese Äußerungen werden von der Presse aufgenommen und dann in geschickter Weise in die Gemüter der Durchschnittsamerikaner hineinfiltriert, um das ganze Volk in einer vorgefassten Meinung zu bestärken. Dabei spielt man immer auf derselben Seite, nämlich der Gefahr des Krieges in Europa und der Rettung der Demokratie vor der Überflutung durch den feindlichen Faschismus. Allen Äußerungen liegt aber gewöhnlich nur Hinweis auf die Gefahr, welche der Narzissmus und das narzisstische Deutschland für der eine Gedanke zugrunde, nämlich der den Frieden der Welt darstellen. Zwei Als Folge dieser Reden ruft man nach Aufrüstung und fordert den Aufwand enormer Summen für Flotte und Luftwaffe. Dahinter steht unzweideutig der GE-Danke, dass die Vereinigten Staaten im Falle eines bewaffneten Konfliktes nicht draußen bleiben können, sondern an den Vorgängen tätigen Anteil nehmen müssen. Das Ergebnis der kraftvollen Worte des Präsidenten Roosevelt, der sie dabei auf die Presse stützt, ist heute eine bewusste Bearbeitung der amerikanischen Öffentlichkeit mit der Absicht, Fass gegen alles zu erregen, was nach Faschismus riecht. Dabei ist aber interessant, dass die UdSSR außerhalb bleibt und dass die amerikanische Öffentlichkeit Russland zum Lager der demokratischen Staaten rechnet. Dies zeigte sich auch während des Spanischen Bürgerkrieges, als man die sogenannten Loyalisten als Verteidiger der demokratischen Ideen ansah. Das Staatsdepartement arbeitet, ohne großes Aufsehen zu erregen, wenn auch bekannt ist, dass der Staatssekretär Hüll denselben Ideen huldigt wie Präsident Roosevelt, doch zeigt er mehr Zurückhaltung als jener, außerdem liebt er es, den Narzissmus und den Kanzler Hitler vom deutschen Staat zu trennen. Er hält diese Form der diktatorischen Regierung für ein vorübergehendes Malum necessarium. Kürzlich war die Außenpolitik des Präsidenten Roosevelt Gegenstand einer lebhaften Diskussion im Repräsentantenhaus und im Senat. Sie rief dort große Aufregung hervor. Die sogenannten Isolationisten, von denen es in beiden Kammern eine große Zahl gibt, traten scharf gegen den Präsidenten auf, vor allem die Bemerkung des Präsidenten, welche in der Presse bekannt wurde und in der er sagte, dass die Grenzen der Vereinigten Staaten am Rhein liegen, regte die Abgeordneten und Senatoren auf das Lebhafteste auf. Doch ist Präsident Roosevelt ein ausgezeichneter politischer Spieler. Er ist sich über die Macht des amerikanischen Parlaments durchaus im Klaren. Hier hat er seine ihm ergebenen Leute, und er versteht es, sich im geeigneten Augenblick aus einer unbequemen Lage zurückzuziehen. Sehr klug und geschickt verband er die Frage der Außenpolitik mit der Aufrüstung Amerikas. Hierbei wies er nachdrücklich auf die Notwendigkeit hin, zur Aufrechterhaltung des defensiven Friedens Riesensummen auszugeben. Er sagte ausdrücklich, dass die Vereinigten Staaten nicht deshalb aufrüsten, um einzugreifen oder sich im Kriegsfall mit England oder Frankreich zu verbinden, sondern weil es notwendig ist, im Falle eines bewaffneten Konfliktes in Europa Stärke und militärische Bereitschaft zu zeigen. Seiner Ansicht nach rückt dieser Konflikt immer näher heran, er ist völlig unvermeidbar. Da die Frage in dieser Weise dargestellt wurde, so gab sie seitens der parlamentarischen Kammern keinen Anlass zu Einwendungen. Im Gegenteil, die Kammern nahmen das Rüstungsprogramm von über einer Milliarde Dollar an, das gewöhnliche Budget 520 Millionen, das außergewöhnliche 552 Millionen Dollar. Unter der Parole der Aufrüstungspolitik setzt aber Präsident Roosevelt seine Außenpolitik fort. In ihr gibt er der Welt inoffiziell zu erkennen, dass im Kriegsfall die Vereinigten Staaten mit ihrer ganzen militärischen und finanziellen Macht auf Seiten der demokratischen Staaten stehen. Zusammenfassend kann man sagen, dass die technische und moralische Vorbereitung des amerikanischen Volkes zur Teilnahme an einem Kriege, falls ein solcher 12 in Europa ausbrechen sollte, rasch vorwärts geht, und es sieht so aus, als ob gleich nach Beginn die Vereinigten Staaten, Frankreich und Großbritannien mit ihrer ganzen Macht zu Hilfe kommen. 4.3 Auszüge aus dem Bericht des britischen Botschafters Henderson vom 9. März 1939 an Außenminister Halifax aus DBFP BD. 4 Nummer 195 Berlin, 9. März 1939 Ihre, der Deutschen, Nachkriegserfahrungen haben Sie unglücklicherweise gelehrt, dass eine Veränderung nur durch das Mittel der Kraft oder der Entfaltung der Kraft möglich ist. Und in dieser Sinnesverfassung werden Kompromiss und Konzession nur als Zeichen von Schwäche betrachtet. 4. Ohne Zweifel gibt es eine beträchtliche Anzahl von jüngeren Nazis und extremen Elementen in der Partei, denen der letztere Kurs der anziehendere und vorteilhaftere zu sein scheint. Wenn ich auch nicht glaube, dass sie zurzeit mehr als eine kleine Minderheit derer bilden, die Generalfeldmarschall Göring mir gegenüber als Narren beschrieb, ist es doch wahr, dass eine fanatische Minderheit zu Zeiten einen angesichts ihrer Zahl unverhältnismäßig großen Einfluss ausüben kann. Nichtsdestoweniger würde es Hitlers natürliche Neigung sein, als die eines Demagogen, eher die Mehrheit als die Minderheit seines Volkes zufriedenzustellen. Das ist ein Grund, dass ich keine Rechtfertigung für die Theorie finden kann, dass er wahnsinnig ist oder auch nur an Wahnsinn grenzt, warum ich der Meinung bin, dass er heute nicht an Krieg denkt, und dass eine seiner Voreingenommenheiten ist, dass nicht die Aktionen der westlichen Demokratien vermittels dessen, was er als übermäßige Einmischung in Deutschlands spezifische Interessensphäre betrachtet, ihn in die Arme jener Minderheit treiben und ihre Behauptung rechtfertigt, dass Gewalt und Gewalt allein Deutschland sein legitimes Recht und den ihm gebührenden Platz an der Sonne sichern kann. 5. Die britische Politik gegenüber Deutschland muss mutmaßlich davon abhängen, welchem der beiden oben genannten Kurse, internationaler Zusammenarbeit oder Dschungelrecht, es in der unmittelbaren Zukunft wahrscheinlich folgen wird. Aber gleichzeitig kann das Umgekehrte genauso zutreffen, nämlich, dass Deutschlands künftiger Kurs zu einem großen Teil von der Politik abhängt, welchen seiner Majestät Regierung in diesem kritischen Moment sich Deutschland gegenüber zu eigen macht. In dieser Hinsicht steht Britannien heute vielleicht auch am Kreuzweg. 6. Es versteht sich von selbst, dass, solange wie es Grund zu der Ansicht gibt, dass Deutschland unwiderruflich auf weitere Abenteuer versessen ist und dass seine ungeheuer mächtige militärische Organisation in erster Linie für aggressive Zwecke und die gewaltsame Beherrschung seiner Nachbarn gebraucht werden soll, dass wir dann weniger irgendetwas mit Deutschland zu tun haben, und je schneller wir mit unserer Verteidigungsrüstung vorwärts kommen, umso besser wird es sein. Umso 13.7. Das obige stellt jedoch eine Politik der Verzweiflung dar, und da dem so ist, dürfte die Erwägung einer Alternative von wesentlicher Bedeutung sein. Darüber hinaus bin ich persönlich innerhalb der Grenzen, die ich später nennen werde, nicht geneigt, mir die extrem pessimistische Meinung anzueignen, die mir als ebenso gefährlich erscheint wie Überoptimismus. Ohne zu versäumen, sich das Schlimmste zu vergegenwärtigen und darauf vorbereitet zu sein, ist es zumindest vorzuziehen und wahrscheinlich nützlicher, auf das Beste zu hoffen. Es mag vom Schicksal bestimmt sein, dass wir gegen Deutschland kämpfen werden. Ich würde der Letzte sein, der diese Möglichkeit leugnet, selbst wenn ich sie auch nicht als unvermeidlich ansehe. Aber der wirkliche Gefahrenpunkt wird höchstwahrscheinlich erst nach einer Anzahl von Jahren erreicht werden, das heißt nicht bevor sich das neue Deutschland endgültig gefestigt hat und damit unendlich viel stärker ist als heute, nicht bis seine wirtschaftliche und finanzielle Lage voll wiederhergestellt worden ist und die Weltmeinung weniger feindselig gegen Deutschland ist als gegenwärtig, und nicht bis die neue Generation, die den letzten Krieg nicht kennt, in diesem Land die Macht übernommen hat. Mit anderen Worten, die Geschichte von Friedrich Wilhelm I. von Preußen und Friedrich dem Großen kann sich wiederholen, mit Herrn Hitler in der Rolle des Ersteren. Ich verschließe meine Augen nicht vor der Möglichkeit, dass die Rolle des Letzteren ihm noch mehr gefallen mag, besonders angesichts der Tatsache, dass Deutschland militärisch zurzeit gegenüber Frankreich und Britannien verhältnismäßig stärker ist, als es wahrscheinlich in den nächsten Jahren sein wird. Das erscheint mir jedoch vom Gesichtspunkt Deutschlands gesehen nur ein kleiner Ausgleich zu sein für die ungeheuren Nachteile seiner ungesunden wirtschaftlichen und finanziellen Lage, einer gegen Diktatoren und Judenverfolger vereinigten Welt und eines deutschen Volkes, das sich nach Frieden sehnt und von all der Hochspannung der vergangenen 6 Jahre verbraucht ist. Es gibt einen übergeordneten Faktor, der in Rechnung gesetzt werden muss, und das ist die menschliche Belastungsfähigkeit. Nach 6 Jahren eifriger Nazifizierung hat das deutsche Volk keine große Reserve an Belastungsfähigkeit im Rückhalt. Tatsächlich, falls ein Präventivkrieg eine praktische Lösung wäre, dürfte dies Jahr oder das nächste dafür das geeignetste sein, besonders wenn es ein von Deutschland erzeugter Krieg wäre. Ich glaube, dass viele Deutsche dies Jahr aus diesem Grunde fürchten. Achte. Sei die obige Ansicht nun richtig oder anders, es bleibt bei dem Problem, wenn auch von einem anderen Standpunkt betrachtet, welches die britische Politik gegenüber Deutschland sein sollte. Soll Britannien Deutschland helfen, zum Normalen zurückzukehren, seine wirtschaftlichen und finanziellen Schwierigkeiten zu überwinden, seine Konkurrenzfähigkeit uns gegenüber zu fördern und mit einem Wort noch stärker und folglich gefährlicher zu werden, als es heute ist, oder soll Britannien beiseite stehen, Deutschland im eigenen Saft schmoren lassen und es ihm überlassen, seine Schwierigkeiten zu lösen so gut wie es kann? 9. Wenn es in der Politik des Für-sich-Bleibens und Deutschland-Schwachhaltens irgendeinen positiven Wert gäbe, könnte man bereit sein, diese Politik zu empfehlen. Es ist jedoch schwierig, darin einen praktischen Vorteil zu sehen, einen unserer besten Kunden dauernd schwach zu halten, selbst wenn wir es könnten, 14, was wir wahrscheinlich nicht können. Selbst die Vorstellung, dass das deutsche Volk Hitler und sein Regierungssystem stürzen wird, als Ergebnis unserer Politik, ihn als einen Paria zu behandeln, hat meiner Meinung nach keine bessere Grundlage als den Wunsch, dass es so sein möchte. Andererseits muss die Verneinung aller Hilfe und die Verweigerung jedes sympathischen Verstehens ein Gefühl der Verzweiflung erzeugen, welches, selbst wenn es nicht tatsächlich die Explosion herbeiführt, die wir fürchten, zumindest eine Erbschaft des Hasses hinterlassen wird und ein Verlangen nach Rache. Darüber hinaus wird Europa auf lange Sicht gesehen nie stabil und friedlich sein, bis Deutschland wieder blüht und gedeiht, und selbst sein Gedeihen wird ungeachtet seines wirtschaftlichen Wettbewerbs im Endergebnis uns wahrscheinlich materiell nicht weniger nützen als Deutschland selbst, besonders wenn es zur Handels- und Devisenfreiheit zurückkehrt. Würde es darum nicht trotz der darin enthaltenen Risiken für seine Majestät Regierung der weisere Kurs sein, zu erwägen, wie weit sie möglicherweise gehen kann, um Deutschland zu helfen? Und besser jetzt, wo Hilfe geschätzt werden dürfte, als später. 10. Ich bin nicht blind gegenüber der Tatsache, dass wir Deutschland nicht merklich helfen können ohne beträchtliche Kosten für uns, doch selbst so gesehen wird dieser Aufwand billiger sein als eine Verewigung des Wettrüstens, wenn das Letztere dabei vermieden werden kann. Ich habe wenig Glauben an die Dankbarkeit der Nationen, obwohl ich glaube, dass es Hitler persönlich nicht an dieser seltenen Qualität mangelt. Ich habe auch nicht vergessen, dass eine Zusammenarbeit mit dem Nazismus in gewissen Gruppen der britischen öffentlichen Meinung unpopulär sein wird. Darüber hinaus bin ich mir dessen bewusst, dass solche Zusammenarbeit, ganz abgesehen von den Kosten, bis zu einem gewissen Ausmaß Einwilligung in Deutschlands Ziele in Mittel- und Südosteuropa bedeutet. Die Einwände gegen das beträchtliche Maß von Unterstützung, welches allein die Schwierigkeiten wirksam beheben kann, haben zugegebenermaßen großes politisches, sachliches und moralisches Gewicht. Nichtsdestoweniger glaube ich, im Saldo und da die Alternative wahrscheinlich schlechter sein würde, dass wir gut beraten sein würden, diesen Risiken entschlossen entgegenzusehen, immer vorausgesetzt, dass Deutschland wirkliche Neigung zeigt, uns auf halbem Wege entgegenzukommen. 11. Welches sind denn Hitlers Ziele, und ist irgendeine Vereinbarung, die er unterzeichnet, das Papier wert, auf dem sie geschrieben ist? Das sind kurz gefasst die Fragen, die wir abzuwägen haben. 12. Vor 2 Jahren hatte mein Vorgänger Hitlers unmittelbare und vom deutschen Standpunkt verständliche Ziele unter 3 Rubriken zusammengefasst, wie folgt: 1. Absorption Österreichs und anderer deutscher Volksteile, zum Beispiel der deutschen Randgebiete der Tschechoslowakei. 2. Ausdehnung im Osten. 3. Wiedererlangung von Kolonien. 13. Die Ziele in der ersten Rubrik erreichte Hitler weitgehend im letzten Jahr und wahrscheinlich früher, als er selbst erwartete. Es dürfte unvermeidlich sein, dass im Laufe der Zeit Memel und Danzig möglicherweise sogar einige andere kleinere 15 Randgebiete auf der Grundlage der Selbstbestimmung wieder mit dem Reich verbunden werden. Das Äußerste, was wir dabei hoffen können, ist, dass dies ohne Säbelrasseln und in verfassungsmäßiger Form oder durch friedliche Verhandlungen geschehen wird. Die Frage der Kolonien erfordert sorgfältige Vorbereitungen und eine weit bessere Atmosphäre, als sie während dieses Jahres wahrscheinlich zu erreichen sein wird. Je weniger daher im Augenblick darüber gesagt wird, umso besser. 14. Es verbleibt die Rubrik der Ausdehnung im Osten, und die hauptsächlichste unmittelbare Frage ist daher, welches sind Hitlers tiefer liegende, legitime oder illegitime Ziele in dieser Richtung? Der Appetit kommt beim Essen, aber die richtige Antwort wird wahrscheinlich irgendwo zwischen den Befürchtungen der Pessimisten und den Hoffnungen der Optimisten sein. Deutschland ist ein mächtiges, großes Land, 80 Millionen fleißiger und disziplinierter Deutscher werden immer ein lästiger Faktor in der europäischen Politik und Wirtschaft sein. Darauf müssen wir zumindest völlig gefasst sein. Da die menschlichen Handlungen von den Gegebenheiten des Zufalls abhängen, ist der Rest weitgehend hypothetisch. Nichtsdestoweniger fühle ich mich gezwungen, hier zu bemerken, dass das meiste von dem Gerede über deutsche Einmärsche nach Holland und in die Schweiz, die Ukraine und Rumänien, um das Mindeste zu sagen, als sehr verfrüht betrachtet werden muss. Es sollte nicht vergessen werden, dass ein Grundsatz des Nazismus in seiner gegenwärtigen Form die Reinheit der Rasse ist. Österreich und die Sudetenländer, wo es alles reine Deutsche gab, und wo, sogar im ersten Fall, die Mehrheit der Einwohner grundsätzlich für Großdeutschland war, sind eine Sache, und Länder, in denen eine solche Mehrheit nicht besteht, eine ganz andere. Man ist zu sehr geneigt, zu glauben, weil das eine geschehen ist, müsste das andere ebenfalls beabsichtigt sein. Es gibt in jedem Land Extremisten, und während es unvermeidlich ist, dass es in dem ersten schönen Wahn der deutschen Einheit hier Gerede von der Schweiz und Holland gegeben hatte, halte ich irgendeine Aggression gegen sie für zu hypothetisch, als dass sie mehr sein könnte, als gerade erwogen zu sein. Soweit wie Rumänien betroffen ist, ist es verständlich, dass Deutschland wünscht, sich einen überwiegenden Anteil an den Produkten der rumänischen Ölfelder zu sichern. Es dürfte für uns kaum möglich sein, hieran Anstoß zu nehmen, solange die Vereinbarungen, welche es hier zu treffen mag, mit der rumänischen Regierung frei verhandelt sind. Was die Ukraine betrifft, während ich die Idee einer Eroberung als unvorstellbar ansehe, scheint es mir unvermeidlich, dass Deutschland wünscht, danach zu trachten, das reiche Land von dem riesigen russischen Staat abzutrennen, den es als seinen endlichen Feind betrachtet. Es würde natürlich in seinem eigenen Interesse vorziehen, dass die Ukraine unabhängig ist und einen Pufferstaat zwischen ihm und jenem Feind bildet, und es ist offensichtlich, dass es darin gern einen vorherrschenden wirtschaftlichen und politischen Einfluss ausüben würde. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die USSR sich deutschen Intrigen zu diesem Zweck demütig unterwirft, und es scheint mir, je weniger wir in einem solchen Konflikt Partei ergreifen, umso besser ist es. 15. Wo wir nach meiner Meinung seit dem Krieg versagt haben, das ist, unser Unvermögen oder Widerwillen, die Wirklichkeit Deutschlands in Betracht zu ziehen. 16. Wie widerwärtig für uns und lästig für das übrige Europa es auch immer war, es war kein unedler Wunsch seitens Hitlers, danach zu streben, die Deutschen, seien sie Österreicher oder Sudetendeutsche, in Großdeutschland zu vereinigen. Wir waren zu Recht entsetzt über die Form, in der die beiden Einverleibungen stattfanden, aber an sich waren sie nichts anderes als die Vollendung einer Sehnsucht, die seit Jahrhunderten im Geist aller deutschen Denker gegenwärtig gewesen war. 16. Ein anderer Punkt, den zu erfassen wir versäumt haben, ist, dass unter all der Arroganz des Nazi-Regime noch ein Minderwertigkeitskomplex liegt und eine tief eingewurzelte nervöse Unsicherheit. Wir können nicht richtig einschätzen, was Deutschland als Ergebnis der Blockade im Krieg und der Bedingungen des Versailles-Vertrags erlitt. Mehr als alles andere ist heute die Besorgnis vor einer Wiederkehr dieser Leiden in allen deutschen Sinnen gegenwärtig, und die Politik Hitlers wird davon weitgehend betroffen. 17. Hitler machte es in Mein Kampf sehr deutlich, dass Lebensraum für Deutschland nur in der Ausdehnung nach Osten gefunden werden könne, und Ausdehnung nach Osten macht einen Streit zwischen Deutschland und Russland des einen oder anderen Tages höchstwahrscheinlich. Mit einem wohlwollenden Britannien an seiner Flanke kann Deutschland einer solchen Eventualität mit verhältnismäßigem Gleichmut entgegensehen. Aber es lebt in Furcht vor dem Gegenteil und vor dem Zweifrontenkrieg, der gleicherweise Bismarcks Albdruck war. Die beste Methode zu guten Beziehungen mit Deutschland ist daher Grundsatz, die fortwährenden und ärgerlichen Einmischungen in Angelegenheiten zu vermeiden, in denen britische Interessen nicht direkt oder wesentlich betroffen sind, und der Aussicht auf britische Neutralität für den Fall, dass Deutschland im Osten engagiert ist. Ich sage along the lines of, da es selbstverständlich ist, dass wir Deutschland nicht uneingeschränkte Vollmacht im Osten geben können. Es ist jedoch außer Frage, dass ein Übereinkommen mit Hitler erreicht werden könnte, vorausgesetzt es ist auf Bestimmungen begrenzt, von denen vernünftigerweise erwartet werden kann, dass Hitler zu ihnen steht. 18. Es erscheint angebracht, hier die Frage zu erörtern, ob wir uns auf Hitlers Wort verlassen können, falls er es geben würde. Ich persönlich würde nicht weitergehen als zu sagen, dass er als Einzelner es mit genauso viel Wahrscheinlichkeit halten würde, wie jeder andere ausländische Staatsmann unter gewissen Bedingungen wahrscheinlich noch mehr. So seltsam wie es auch klingen mag, er brüstet sich damit, dass er sein Wort hält. Man könnte zahlreiche Beispiele davon zitieren, dass er es gebrochen hat, das Konkordat etc. Er selbst würde beweisen, dass es in diesen Beispielen die Taten anderer waren, die ihn gezwungen haben, so zu handeln. Seine Rechtfertigung, von der er selbst überzeugt ist, würde sein, dass die anderen das gegebene Wort zuerst brachen. Das mag sein, wie es will, aber es ist eine Tatsache, dass er persönliche Treue, wo seine eigenen Freunde betroffen sind, bis zum Übermaß treibt. Viel von der inneren Abneigung gegen das Nazi-Regime rührt davon her, dass hervorragende Stellungen von den großsprecherischen und zweitrangigen Anhängern Hitlers aus seiner früheren Kampfzeit eingenommen werden. Er kann es nicht über sich bringen, sich jener zu entledigen, die die volle Wucht der Straßen 17 Kämpfe in den Stunden der Unsicherheit trugen. Wenn er auf irgendwen hört und von den Ansichten anderer beeinflusst ist, dann ist es der innere Kreis des Braunen Hauses in München, der das größte Gewicht hat. So schwierig wie die deutschen Beziehungen zu Polen manchmal sind, soll es mich doch überraschen, wenn er den 10-jährigen Vertrag nicht einhält, den er mit Pilsudski abschloss, der klug genug war, der Erste zu sein, der die Stärke der Nazi-Bewegung richtig einschätzte, und ihr eine freundschaftliche Hand zu bieten. Ich werde ebenso überrascht sein, wenn er, solange er lebt und Mussolini die Achse nicht endgültig verlässt, seine Garantie hinsichtlich Südtirols zurücknimmt. 19. Worauf das Obige tatsächlich hinausläuft, ist, dass, während es in jedem Fall unklug sein würde, von irgendeiner Nation zu erwarten, dass sie ihr Wort hält, wenn dies Wort ihren wahren Interessen entgegensteht, dass Hitler seine unterste Rift unter einem Vertrag mit Britannien wahrscheinlich in Ehren halten würde, solange wie Britannien Deutschland gegenüber auch nur verhältnismäßig freundliche Gesinnt verbliebe. Auf diese Weise, da kein Vertrag der Mühe wert ist, wenn es in dieser Hinsicht nicht eine Übereinstimmung der Ansichten gibt, kommt man auf die Frage zurück, was seiner Majestät Regierung und Hitler bereit sein würden, übereinstimmend als Deutschlands legitime Interessen zu betrachten. 20. Ich würde Deutschlands nächste Ziele, das heißt innerhalb der nächsten ein oder zwei Jahre wie folgt zusammenfassen: Memel, Danzig und Kolonien, und die vollständige politische und wirtschaftliche Unterordnung der Tschechoslowakei unter Deutschland. Wir mögen das Letztere nicht lieben, aber geografisch gesehen ist es unvermeidlich. 21. Weiter als bis zu dem würde ich nicht gern gehen, außer einen Unterschied zu ziehen zwischen dem illegitimen Ziel der politischen Herrschaft und dem legitimen Ziel der Handelsentwicklung. Wo das eine beginnt und das andere aufhört, das ist die Schwierigkeit. Hitler betrachtet sich als den gewählten Führer, der Deutschland zu dem größeren Lebensraum an der Sonne führen soll, zu dem er gemeinsam mit allen Deutschen Deutschland als berechtigt ansieht. Diese Gewissheit bedeutet wirtschaftliche und politische Vorherrschaft in Mittel- und Osteuropa. Potenziell besitzt Deutschland solche Vorherrschaft bereits, und ein gewisser Grad von Anerkennung dieser Tatsache ist wesentlich, wenn wir mit ihm ein Einvernehmen wünschen. Wenn es die Wirkung unserer Politik nach 1938 ist, Deutschland wirtschaftlich einzusperren, so wie es nach 1918 territorial eingesperrt war, müssen wir der Aussicht auf eine Verewigung des Wettrüstens entgegensehen mit der Wahrscheinlichkeit der Enttäuschung an dessen Ende. Darüber hinaus muss man immer daran denken, dass, wenn Deutschlands Ansprüche sich als übertrieben erweisen, die Krankheit ihr eigenes Heilmittel mit sich bringt. Das Streben nach Weltherrschaft oder auch nur die Hegemonie in Mittel- und Osteuropa bedeutet Weltfeindschaft oder zumindest die Feindschaft jedes benachbarten europäischen Landes, und kein Staat, wie mächtig er auch immer sei, könnte schließlich gegen eine solche Kombination die Oberhand gewinnen. 22. Ich bekenne, dass es mir immer als leichtfertig irreführend erscheint, von Deutschland zu sprechen, als ob es nach Weltherrschaft strebe. Dies Umfassende in Europa, sondern ebenso auch Wort bedeutet ja vermutlich Vorherrschaft nicht nur 18 in Afrika, Asien und Amerika. Einige Deutsche mögen wohl solch wilde Fantasien haben, aber ich halte Hitler für noch bei weitem zu vernünftig, um solch ein Hirngespinst zu hegen. Bis zur Zeit Napoleons konnte der Herr Europas danach streben, der Herr der Welt zu sein. Aber diese Konzeption ist im 20. Jahrhundert eine Sache der Vergangenheit. Sie ist allein schon durch das Wachstum der Macht der USA und Japans unmöglich gemacht worden, denen gestattet worden ist, sich hinter dem Schutz der britischen Flotte ungehindert zu entwickeln. 23. Das ist, warum ich, wie ich oben sagte, Deutschlands Ziele als irgendwo zwischen den übertriebenen Befürchtungen der Pessimisten und den genauso übertriebenen Täuschungen der Optimisten platzieren würde. Nach meiner Meinung ist es ebenso unnütz, sich bei der Erwägung der britischen Politik von der Vorstellung von einem Deutschland leiten zu lassen, das nach der Weltherrschaft trachtet, wie es unklug sein würde, die Grenzen vorherzusagen, die Hitler oder die folgenden Herrscher Deutschlands dem Platz an der Sonne setzen mögen, von dem sie gern glauben, dass er Deutschlands Recht ist. Alles hängt von Umständen und günstigen Gelegenheiten ab, von der Entwicklung der Ereignisse, von dem Widerstand, der Deutschland entgegentreten wird, und in Hitlers Fall möglicherweise von seiner inneren Stimme, das heißt der Eingebung, von der er selbst glaubt, dass er durch sie von oben geführt wird. Und zugestandenermaßen ist Lebensraum ein hinreichend unbestimmter Ausdruck, um beinahe zu jeder Auslegung geeignet zu sein. Irgendeine Lösung der kolonialen Frage ist letztlich unerlässlich, wenn Großbritannien und Deutschland gütlich nebeneinander leben sollen. Aber ansonsten liegt Deutschlands kontinentale Zukunft ostwärts, und es ist wahrscheinlich kein Unglück, dass es so ist. Der Drang nach Osten ist eine Realität, aber der Drang nach Westen wird erst entstehen, wenn Deutschland alle Straßen nach Osten blockiert findet, oder wenn die westliche Opposition derartig ist, dass das Hitler davon überzeugt, dass er nicht ostwärts gehen kann, ohne zuerst die westliche Gegnerschaft unschädlich gemacht zu haben. 5. Protokoll der Unterredung zwischen Adolf Hitler und dem slowakischen Ministerpräsidenten Tiszaö am 13. März 1939 in Berlin von 18:40, 19:15 aus IMTBD. XXXIS 150 FF. Weitere Anwesende waren: der Reichsminister des Auswärtigen, Staatsminister Meissner, General Keitel, General Brauchitsch, Staatssekretär Dietrich, Staatsminister Kepler, Minister Durkanski. Der Führer begrüßt den Ministerpräsidenten Tiszaö und beschreibt ihm in einer längeren Ausführung die Entwicklung in der Tschechoslowakei. Seit dem Herbst vorigen Jahres habe Deutschland zwei Enttäuschungen erlebt. die eine durch die 19 Tschechoslowakei, die teils durch schlechten Willen, teils, wie zum Beispiel bei Qualkowski, durch Schwäche, nicht verhindern könne, dass die politischen Verhältnisse in Bahnen gerieten, die für Deutschland unerträglich seien. Die Tschechoslowakei habe nur Deutschland zu verdanken, dass sie nicht weiter zerstückelt worden wäre. Mit größter Zurückhaltung habe Deutschland Verzicht geleistet auf die an seiner Grenze liegenden Sprachinseln, nur, um der Tschechoslowakei einen normalen Lebensraum zu sichern. Der Dank dafür blieb aus. Keinem Tschechen in Deutschland sei sein Arbeitsplatz verloren gegangen. Im Gegenteil, zahlreiche Tschechen seien bei uns aufgenommen worden. Diesen sei kein Haar gekrümmt, noch seien sie beleidigt oder angegriffen worden. Ganz anders sähe es auf der tschechischen Seite aus. Die schärfsten Entlassungsmaßnahmen seien bei den Deutschen durchgeführt. Tausende seien brotlos geworden. Überall würden die Deutschen in irgendeiner Weise herausgefordert oder diskriminiert. Die Deutschen stünden unter fortgesetzter Überwachung, sodass ihre Lage schlechter sei als vor der Septemberkrise. Diese Entwicklung entspräche nicht den Abmachungen. In der Presse habe sich Deutschland bis vorgestern einer absolut loyalen Haltung bemüht. Sie sei zurückhaltend gewesen und habe manches nicht gebracht, was dort geschehen sei, nur um die Atmosphäre reinzuhalten. Während dieser Zeit habe die tschechische Presse wiederholt Ungünstiges von Deutschland gebracht, gewisse Organe hätten von ihrer systematischen Hetze nicht abgelassen. Flugblätter und Mundpropaganda haben ihren Fortgang genommen. Der augenblickliche Zustand sei den Tschechen als eine vorübergehende Angelegenheit geschildert, immer würden Hoffnungen auf eine Änderung zu Ungunsten Deutschlands im Volke wachgerufen. Der Führer habe dies Qualkowski bereits gesagt und ihm vorgeworfen, dass immer wieder Öl ins Feuer gegossen würde. Mitteleuropa sei ein bestimmter, geschlossener Wirtschaftsraum, der nur leben könne, wenn er völlig befriedigt sei. Er brauche Entspannung. Geografisch sei die bereits dadurch gekennzeichnet, dass Böhmen und Mähren von Deutschland umschlossen seien und Deutschland niemals in seinem eigenen Raum einen Unruheherd dulden könne. In den letzten Wochen seien die Verhältnisse unerträglich geworden. Der alte Geist Beneš sei wieder lebendig geworden. Das tschechische Volk werde zum Widerstand aufgewiegelt. Die Zustände seien unsicher und ruhelos. Gestern hätten sich nun die Vorfälle in Brünn und Iglau ereignet. Während wir Tschechen in Deutschland gut behandeln, geht es in der Tschechoslowakei drunter und drüber. Diese Zustände könne sich Deutschland nicht mehr gefallen lassen. Auch die Volksdeutschen drüben wehren sich, da sie nicht einsehen, dass es ihnen heute noch schlechter gehen sollte als früher. Wir haben die tschechische Frage damals unserer Weltauffassung entsprechend gelöst. Wenn aber diese Lösung zu keinem Erfolg führt, so sind wir entschlossen, sie restlos, ohne Rücksicht auf diese ideologische Grundlage, durchzuführen. Die zweite Enttäuschung sei für uns die Haltung der Slowakei. Im vergangenen Jahr habe der Führer vor einer schweren Entscheidung gestanden, entweder die Slowakei durch die Ungarn besetzen zu lassen oder nicht. Der Führer habe sich in einer Fehlmeinung befunden, indem er nämlich geglaubt hatte, dass die Slowakei zu Ungarn wollte. Dieser Irrtum sei begründet in der weiteren Abgelegenheit der Slowakei von Deutschland und dem Gewicht der größeren Probleme, die damals dieses Problem überdeckten. Erst in der Krise wäre der Führer von dieser Meinung abgerückt. Damals erst hätte er gehört und gemerkt, dass die Slowakei ein Eigenleben führen wolle. In München sei der Führer nicht machtpolitische, sondern volkspolitische Wege in seinen Entscheidungen gegangen. Er habe etwas getan, was ihn seinem Freunde Ungarn entfremdet habe, nämlich gegen dessen Willen auch für Ungarn dieses Prinzip durchgesetzt. Dieses habe er vor Monaten wiederholt auseinandergelegt. Nun habe er Kepler als seinen Abgesandten nach Pressburg geschickt, dem gegenüber Sidor erklärt habe, er sei ein Soldat Prax und würde sich einer Lösung der Slowakei aus dem tschechoslowakischen Verbände widersetzen. Wenn der Führer das vorher gewusst hätte, so hätte er sich nicht mit seinem Freunde Ungarn zu verfeinden brauchen, sondern alles laufen lassen, wie es damals lief. Er habe nun Minister Tissöl herkommen lassen, um in ganz kurzer Zeit über diese Frage Klarheit zu haben. Deutschland habe keine Interessen östlich der Karpaten. An sich wäre es ihm ganz gleichgültig, was dort geschehe. Die Frage sei die, wolle die Slowakei ihr Eigenleben leben oder nicht? Er wolle von der Slowakei nichts. Er würde sein Volk oder auch nur einen Soldaten für etwas einsetzen, was vom slowakischen Volke gar nicht gewollt sei. Er möchte endgültig bestätigt bekommen, was die Slowakei eigentlich wolle. Er wolle sich nicht von Ungarn vorwerfen lassen, er konserviere etwas, was gar nicht konserviert werden will. Er sähe Unruhen und Demonstrationen im Allgemeinen sehr großzügig an, aber in diesem Zusammenhang seien die Unruhen nur ein äußeres Zeichen für die innere Unsicherheit. Er ließe sich das nicht bieten, und er habe deshalb Tissöl kommen lassen, um seine Entscheidung zu hören. Es handele sich nicht um Tage, sondern um Stunden. Er habe damals gesagt, dass, wenn die Slowakei sich selbstständig machen wolle, er dieses Bestreben unterstützen, sogar garantieren würde. Er stünde zu seinem Wort, solange die Slowakei den Willen zur Selbstständigkeit klar ausspräche. Würde sie zögern oder sich nicht von Prag lösen wollen, so überlasse er das Schicksal der Slowakei den Ereignissen, für die er nicht mehr verantwortlich sei. Dann würde er nur noch für die deutschen Interessen eintreten und die lägen nicht östlich der Karpaten. Deutschland habe mit der Slowakei nichts zu tun. Sie habe niemals zu Deutschland gehört. Der Führer fragt den Reichsaußenminister, ob er noch etwas hinzuzufügen habe. Der Reichsaußenminister unterstreicht auch von sich aus die Auffassung, dass es sich hier um eine Entscheidung von Stunden und nicht von Tagen handele. Er legt dem Führer eine gerade hereingekommene Meldung vor, welche von ungarischen Truppenbewegungen an der slowakischen Grenze berichtet. Der Führer liest diese Meldung und erwähnt sie Tisserl gegenüber und drückt die Hoffnung aus, dass sich die Slowakei bald klar entscheide. Tisserl dankt dem Führer für seine Worte. Er habe sich schon lange danach gesehnt, aus dem Munde des Führers zu hören, wie er zu seinem Volke und seinem Lande stehe und wie er die Probleme ansehe. Er nehme das Gesagte zur Kenntnis und versichere, dass der Führer sich auf die Slowakei verlassen könne. Er möge entschuldigen, dass er unter dem Eindruck der Worte des Führers sich im Augenblick nicht 21 klar ausdrücken oder gar eine Entscheidung fällen könne. Er wolle sich mit seinem Freunde zurückziehen und sich die ganze Frage in Ruhe überlegen, aber sie würden zeigen, dass sie der Fürsorge und des Interesses des Führers für ihr Land würdig seien. Hiermit wurde die Besprechung beendet. Getz. Hevel. 6 Auszüge aus dem Memorandum des Foreign Office vom 13. März zur Position der britischen Regierung im Zusammenhang mit möglichen Entwicklungen der slowakischen Krise aus DBFPBD. 4 Nummer 230. Wenn eine deutsche Intervention stattfindet, wird auf SMR sicher beträchtlicher Druck ausgeübt werden, dass sie einen Schritt unternehmen soll. Tatsächlich hat M.A. Soansen, Unterhausabgeordneter für Westleitern, sich bereits mit einer Frage vormerken lassen, die er morgen an den Premierminister richten will, ob er sich der vorhandenen Besorgnis hinsichtlich der drohenden Möglichkeit weiterer Veränderungen der Grenze der CSR bewusst ist und welche Schritte er in dieser Angelegenheit unternehmen wird. Es ist sicher unerwünscht, einen Einspruch zu erheben, den auszuführen wir nicht bereit sind, oder Erklärungen abzugeben, die Hitler nur reizen würden, ohne sich auf seine Pläne auszuwirken. Wenn die innere Lage in Deutschland ihn überzeugt hat, dass eine Aktion in der CSR wichtig ist, gibt es nichts, was wir tun können, um ihn aufzuhalten, abgesehen vom Krieg. Wie gut bekannt ist, haben die Deutschen immer die Ansicht aufrechterhalten, dass die CSR keine Sache SMR ist, und die Lage ist bestimmt so, dass wir nur einen Locus Standi haben würden, um in Berlin zu protestieren, wenn Deutschland der territorialen Aggression gegen den tschechoslowakischen Staat schuldig wäre. In dem Fall könnte es so gehalten werden, dass wir durch unsere Zusicherung im Nachtrag zum Münchner Abkommen verpflichtet wären, zu unserem Angebot und den englisch-französischen Vorschlägen vom 19. September zu stehen, uns an einer internationalen Garantie der neuen Grenzen des tschechoslowakischen Staates gegen unprovozierte Aggression zu beteiligen. Wir könnten jedoch nicht irgendeinen wirksamen Schritt unternehmen, wenn nicht auch die französische Regierung sich entschließt, Schritte zu unternehmen, und da die deutsche Regierung sich bisher geweigert hat, die allgemeine internationale Garantie in Kraft zu setzen durch Verwirklichung ihres Münchner Versprechens, scheint es mir äußerst unwahrscheinlich, dass Frankreich in dieser Sache irgendetwas zu unternehmen wünscht. Wenn Deutschland territoriale Aggression vermeidet, bleibt die Lage technisch eine interne Verfassungsfrage, von der wir nicht direkt betroffen werden. Auch der Wiener Schiedsspruch könnte nicht herangezogen werden. Dieser Schiedsspruch Deutschlands und Italiens befasste sich nur mit den Grenzen zwischen der Slowakei und Ungarn, und es würde kaum möglich sein für Signor Mussolini, aus eigener Initiative oder auf unser Ersuchen in den gegenwärtigen Streit auf der Grundlage seiner Interessen in jenem Schiedsspruch einzuschreiten. Die englisch-deutsche Erklärung vom 30. September sieht vor, dass das Verfahren der Konsultation 22 angenommen werden soll, bei allen anderen Fragen, die unsere beiden Länder betreffen können, aber Herr Hitler würde nie zugeben, dass der gegenwärtige slowakische Streit eine Frage wäre, die Großbritannien betrifft. Vermutlich würde die deutsche Regierung den gleichen Standpunkt einnehmen, wenn die französische Regierung sich auf die Bedingungen der deutsch-französischen Erklärung vom 6. Dezember, Absatz 3 beruft, der vorsieht, dass die beiden Regierungen entschlossen wären, in Hinsicht auf alle Fragen, die ihre beiden Länder interessieren, in Kontakt zu bleiben und sich gegenseitig zu konsultieren, wenn die spätere Entwicklung jener Fragen zu internationalen Schwierigkeiten zu führen drohe. Angesichts der französischen Allianz mit der CSR jedoch, die vermutlich technisch noch in Kraft ist bis zu der in München vorgesehenen Vervollständigung der Garantieabmachungen, könnten die Franzosen behaupten, dass der gegenwärtige Streit eine Frage wäre, die Frankreich und Deutschland interessiert und daher gegenseitige Konsultation zwischen den beiden Regierungen erfordert. Unter allen diesen Umständen würde SMR keinen Locus Standi haben, um in dieser Angelegenheit irgendeine Initiative zu ergreifen, und jeder Versuch, Herrn Hitler durch öffentliche Erklärungen zu hemmen oder Signor Mussolinis Unterstützung anzurufen, würde nur berechnet scheinen, eine ungünstige Lösung für die CSR zu beschleunigen. 7 Auszug aus der Rede Dr. Tisserls im slowakischen Landtag am 14.03.1939 aus Monatshefte für Auswärtige Politik 6/1939 S355F. Die politischen Repräsentanten des tschechischen Volkes haben geglaubt, uns durch verschiedene Maßnahmen zur Kapitulation zwingen zu können. Der Präsident der Republik hat in der Nacht zum 10. März die slowakische Landesregierung in verfassungswidriger Weise ihres Amtes entsetzt. Dieses Vorgehen ist politisch wie rechtlich untragbar, denn der slowakische Landtag hat der Landesregierung noch am 23. Februar einstimmig sein Vertrauen ausgesprochen. Das Vorgehen des Präsidenten der Republik ist verfassungswidrig. So ist die Autonomie der Slowakei, die uns seit langem versprochen und im vergangenen Herbst endlich zum Gesetz erhoben worden ist, vernichtet worden. Damit aber haben die Beziehungen zwischen dem slowakischen und dem tschechischen Volke ihre Rechtsgrundlage verloren. Alle unsere Bemühungen, einen gesetzmäßigen Zustand wiederherzustellen, sind vergeblich gewesen. Die Prager Regierung hat zu den Waffen gegriffen und eine Lage geschaffen, die nicht mehr die Beziehung zweier gleichberechtigter Völker, sondern das Diktat des tschechischen Volkes über uns bedeutet, das uns seinen Willen aufzwingen will. Die verantwortlichen Führer des tschechischen Volkes haben auf unseren guten Willen mit Gewalt geantwortet. Wir haben nichts gegen das tschechische Volk, aber dieses Volk steht unter der Herrschaft von Menschen, die aus der Vergangenheit nichts gelernt haben. 23 Wollen wir die Zukunft unseres Volkes sichern, so müssen wir das gemeinsame politische Leben mit dem tschechischen Volk beenden, und so haben wir uns entschlossen, das Selbstbestimmungsrecht für unser slowakisches Volk in vollem Umfang in Anspruch zu nehmen. 8 Auszug aus der Rede Winston Churchills am 14. März 1939 in Waltham Abbey aus Winston S. Churchill, Reden 1938-1940 S. 8 In einigen der entlegenen Teile dieses Wahlbezirkes sind Beschwerden über meine Rede anlässlich des Münchener Abkommens laut geworden. In dieser Rede behauptete ich, dass ein Unglück erster Ordnung über Frankreich und Großbritannien hereingebrochen sei. Ist das unrichtig? In der Slowakei sind Unruhen entfacht worden, und ich zweifle nicht daran, dass sie das Werk der deutschen Nazi-Partei sind. Und dann begann die deutsche Presse gegen die Tschechen zu hetzen und sie gewalttätige Angriffe auf die Deutschen anzuklagen. Das nächste Stadium besteht darin, dass man ihnen befiehlt, den Stand ihrer Armee her abzusetzen und diejenigen Männer, die den Deutschen genehm sind, als Minister in ihre Regierung aufzunehmen. Sie werden jetzt vollständig absorbiert, erst wenn der Nazi-Schatten endgültig von Europa gehoben sein wird, und ich bin sicher, dass dies schließlich geschehen wird, nicht eher wird die Tschechoslowakei und das alte Böhmen wieder zur Freiheit erweckt werden. Weshalb hätte ich all dies nicht aussprechen sollen? Es war die Wahrheit. Es war eine Pflicht, sie auszusprechen. Ich las heute in einer unserer Zeitungen, dass wir von dieser neuen tschechoslowakischen Krise nicht betroffen seien. Es scheint mir völlig sicher, dass wir nicht eingreifen werden. Dafür ist es zu spät. Die Tschechen haben ihren Festungsgürtel ausgeliefert. Ihre Kanonen werden nun an die Westfront transportiert. Sie sind schutzlos. Ihre Eisenbahnverbindungen sind unterbrochen. Sie sind von allen Seiten eingeschlossen. Ihnen, die einst 30 deutschen Divisionen eine beträchtliche Zeit lang hätten Widerstand leisten können, ist nun jegliche Widerstandsmöglichkeit genommen. Sie müssen allen, selbst den grausamsten Befehlen gehorchen, sobald sie ihnen erteilt werden. Es ist zwecklos, ihnen heute zu Hilfe zu kommen, da sie unbewaffnet sind, wenn wir ihnen nicht helfen wollten, als sie stark waren. Deshalb stimme ich völlig mit denen überein, die der Meinung sind, wir sollten jetzt nicht intervenieren. Wir können es nicht. Das ist alles. Wenn man jedoch vermeint, wir seien von dem, was vorgeht, nicht betroffen, so ist das eine schwere Täuschung. Obwohl wir den Geschehnissen nicht Einhalt gebieten können, werden wir unter ihnen in höchstem Maße zu leiden haben. Wir werden Opfer aller Art für unsere eigene Verteidigung bringen müssen, die unnötig gewesen wären, hätte man in einem früheren Zeitpunkt einen festen Entschluss gefasst. Wir werden nicht nur Geldopfer zu bringen haben, sondern auch Opfer an persönlichen Leistungen, um auszugleichen, was wir verloren haben. Das gilt für die Franzosen in einem noch höheren Grade als für uns. 24 Viele dachten zur Zeit der Septemberkrise, sie gäben bloß Interessen der Tschechoslowakei preis, aber mit jedem Monat, der vergeht, wird man klarer sehen, dass sie auch die Interessen Englands aufgegeben haben und die des Friedens und der Gerechtigkeit. 9a Aufzeichnung über die Besprechung Adolf Hitlers mit dem tschechischen Staatspräsidenten Hacha in Anwesenheit beider Außenminister am 15. März 1939 1:15 bis 2:15 Adab BD 4 Nummer 228 Weitere Anwesende waren: Generalfeldmarschall Göring, General Keitel, Staatssekretär von Weizsäcker, Staatsminister Meissner, Staatssekretär Dietrich, Legationsrat Hevel. Staatspräsident Hacha begrüßt den Führer und drückt seinen Dank dafür aus, dass er ihn empfängt. Er habe seit langem den Wunsch gehabt, den Mann kennenzulernen, dessen wunderbare Ideen er oft gelesen und verfolgt habe. Man setzt sich. Hacha, er sei bis vor kurzem ein Unbekannter gewesen. Er habe sich nie mit Politik befasst, sondern er sei eben ein Justizbeamter im Wiener Verwaltungsapparat gewesen, und als solcher habe er sich absichtlich nicht um Politik gekümmert, damit er vor den Parteien, denen er als Richter gegenüber zutreten hatte, unbelastet gewesen sei. 1918 sei er nach Prag berufen und 1925 zum Präsidenten des Verwaltungsgerichtshofes ernannt worden. Als solcher habe er kein Verhältnis zu den Politikern, oder, wie er lieber sagen wollte, zu den Politikastern gehabt, und er sei nur selten mit ihnen in Berührung gekommen. Er müsse zu Beginn erwähnen, dass er auch zu der Regierung kaum Beziehungen gehabt habe und dass sich sein Verkehr mit den Regierungsmitgliedern auf das Mindeste beschränkt habe. Er sei nie persönlich Kreta gewesen. Mit Präsident Masaryk sei er nur einmal im Jahre bei einem Super der Richter zusammengekommen, mit Benesch noch seltener. Das eine Mal, als er mit diesem zusammen gewesen wäre, habe es Missverständnisse gegeben. Im Übrigen sei ihm das ganze Regime fremd gewesen, so fremd, dass er sich gleich nach dem Umschwer der Unge die Frage gestellt habe, ob es überhaupt für die Tschechoslowakei ein Glück sei, ein selbstständiger Staat zu sein. In diesem Herbst nun sei ihm die Aufgabe zugefallen, an der Spitze des Staates zu stehen. Er sei ein alter Mann. Er habe seine Bedenken überwunden, als man ihm als patriotische Pflicht hinstellte, das Amt zu übernehmen. Mit dieser Übernahme sei die schwerste Aufgabe seines Lebens an ihn herangetreten und so habe er es gewagt, den Führer zu bitten, ihn zu empfangen. Er habe die Überzeugung, dass das Schicksal der Tschechoslowakei in den Händen des Führers läge und er glaube, dass das Schicksal in den Händen des Führers gut aufgehoben sei. Was sich vor kurzem in der Slowakei ereignet habe, brauche er nicht 25 zu beklagen. Es sei schon lange seine Überzeugung gewesen, dass die verschiedenen Völker in diesem Staatskörper nicht zusammenleben konnten. Obwohl ihre Sprache ziemlich ähnlich sei, hätten sie sich sehr verschieden entwickelt und die Tschechoslowakei sei näher mit Deutschland verwandt als mit der Slowakei, die mehr zu den Magyaren hinneige. Beziehungen hätten sie nur zu den evangelischen Slowaken gehabt, während die katholischen von den Tschechen abgelehnt worden seien. Das seien die Gründe, dass man nie zu einem guten Einverständnis hätte kommen können, und er sei froh, dass die Entwicklung diesen Weg genommen habe. Er stünde mit dieser Ansicht nicht allein, sondern sicher 80% der Bevölkerung teile sie mit ihm. Vor einer halben Stunde habe er die Meldung bekommen, dass die Karpato-Ukraine sich selbstständig gemacht habe. Er glaube, dass der Führer mit den Slowakern keine allzu guten Erfahrungen machen werde. Dem Führer seien wohl auch in den letzten Tagen Gerüchte zu Ohren gekommen, dass von Prag aus ein Verfassungsbruch geschehen sei. Dieser Verfassungsbruch müsste ja dann wohl auf sein Konto gehen. Er sei aber Jurist und wisse, dass die Entlassung der Regierung auf völlig legaler Grundlage geschehen sei. Denn die Verfassung selbst sei von einem Teil der tschechischen Regierung nicht eingehalten worden. Es seien dabei auch leider Ereignisse vorgekommen, die er bedauere, die aber durch Maßnahmen, die mit der Erhaltung der Ordnung zusammenhingen, ausgelöst worden seien. Beabsichtigt seien sie nicht gewesen. Im Übrigen weine er der Slowakei keine Träne nach. Nun käme er zu dem, was ihn am meisten bewege, zu dem Schicksal seines Volkes. Er glaube, dass gerade der Führer ihn verstände, wenn er der Ansicht sei, dass die Tschechoslowakei das Recht habe, ein nationales Leben leben zu wollen. Die geografische Lage der Tschechoslowakei verlange selbstverständlich das beste Verhältnis zu Deutschland. Dieses sei die Grundlage eines nationalen Eigenlebens. Diese Überzeugung teile der größte Teil des tschechischen Volkes. Es gäbe natürlich einige Ausnahmen, aber man müsse bedenken, dass die neue Tschechoslowakei erst seit 6 Monaten existiere. Es würde der Tschechoslowakei vorgeworfen, dass es dort noch viele Anhänger des Beneš-Systems gäbe. Aber diejenigen, die man nennt, sind es gar nicht. Nur in journalistischen Kreisen habe dieses System noch Freunde. Die Regierung trachte mit allen Mitteln, sie mundtot zu machen. Dieses sei so ziemlich alles, was er vortragen wolle. Der Führer antwortet, indem er sein Bedauern darüber ausspricht, dass er dem Staatspräsidenten diese Reise habe zumuten müssen. Aber heute Morgen sei er nach langem Überlegen zu der Überzeugung gekommen, dass diese Reise trotz des hohen Alters des Staatspräsidenten für sein Land von großem Nutzen sein könnte, da es nur noch Stunden seien, bis Deutschland eingreife. Das Deutsche Reich empfinde grundsätzlich keine Feindschaft zu irgendwelchen anderen Nationen. Nationen, die uns nichts zuleide tun, sind uns lieb oder zumindest uninter. Das deutsche Volk empfinde auch keinen Hass gegen die Tschechoslowakei. Es sind. Die Tschechoslowakei aber habe uns gegenüber eine ganz andere Einstellung. Der Führer nennt verschiedene Beispiele, bei denen diese Einstellung bei großen politischen Ereignissen in Erscheinung getreten sei, zum Beispiel während der Rheinland-Besetzung. Die Tschechoslowakei habe damals eine Not an Frankreich gerichtet, 26, in welcher sie mitteilte, dass wenn dieses Land militärische Schritte gegen Deutschland unternehmen würde, die Tschechoslowakei auch bereit sei mitzutun. Dieses habe die Tschechoslowakei getan, obwohl es sich um urdeutsches Gebiet gehandelt habe. Dieselbe Gesinnung habe sie noch oft gezeigt, zum Beispiel Italien gegenüber während des Abessinien-Konfliktes, und so weiter. 1938 sei die Situation nun unerträglich geworden. Am 28. Mai habe er daher den Entschluss gefasst, die Konsequenzen zu ziehen. Er stünde keiner Nation mit Feindschaft gegenüber, aber er sei der rücksichtsloseste Verfechter der Rechte des eigenen Volkes und in diesem Kampfe sei er zu jedem Schritt entschlossen. Er sei hier Frontsoldat, der rücksichtslos und bedenkenlos für seine Überzeugung einsteht und kämpft. Der Restbestand der Tschechoslowakei sei überhaupt nur seiner loyalen Haltung zuzuschreiben. Auf das Risiko hin, sich die Feindschaft des ihm befreundeten Ungarn zuzuziehen, habe er dessen politische Ambitionen abgestoppt und Ungarn gezwungen, so wie Deutschland nur nach ethnografischen Prinzipien das Problem zu lösen, dies, obwohl die verrücktesten Wirtschafts- und Zollsituationen hierdurch entstanden seien. Er habe diese Beschränkungen auf sich genommen, nicht, weil er nicht anders hätte handeln können, sondern weil er der Überzeugung gewesen sei, dass es so recht wäre. Für die anderen Länder sei die Tschechoslowakei nichts anderes gewesen als ein Mittel zum Zweck. London und Paris hätten sich nicht imstande gezeigt, sich für die Tschechoslowakei wirklich einzusetzen. Die Slowakei sei ihm gänzlich gleichgültig. Hätte sie sich näher an Deutschland angeschlossen, so wäre dies auch eine Verpflichtung für Deutschland gewesen, und so wäre er froh, dass er diese jetzt nicht hätte, östlich der kleinen Karpaten habe er überhaupt keine Interessen. Im Herbst hätte er nicht die letzten Konsequenzen ziehen wollen, weil er geglaubt habe, dass ein Zusammenleben möglich sei, aber damals schon und später auch bei seinen Unterhaltungen mit Qualkowski habe er keinen Zweifel gelassen, dass, wenn die Tendenzen Binnischs nicht restlos verschwinden würden, er diesen Staat rücksichtslos zerschlagen würde. Qualkowski habe dieses damals verstanden und den Führer um Geduld gebeten. Der Führer habe das eingesehen, aber die Monate seien dahingegangen, ohne dass eine Änderung eingetreten sei. Dem neuen Regime sei es nicht gelungen, das alte psychologisch verschwinden zu lassen, das sehe er an der Presse, an der Mundpropaganda, an den Entlassungen der Deutschen und an vielen Handlungen, die für ihn symbolisch für das Gesamtbild seien. Er habe dieses zuerst nicht verstanden, als es ihm aber klar geworden sei, habe er endgültig seine Konsequenzen gezogen, da, wenn die Entwicklung so weitergegangen wäre, in wenigen Jahren das Verhältnis zur Tschechoslowakei genau wieder so gewesen wäre, wie es vor 6 Monaten gewesen war. Warum habe die Tschechoslowakei die Armee nicht sofort auf ein vernünftiges Maß reduziert? Eine solche Armee sei eine ungeheure Belastung für einen solchen Staat, denn sie habe nur Sinn, wenn sie den Staat in seiner außenpolitischen Mission unterstütze. Da die Tschechoslowakei aber keine außenpolitische Mission mehr habe, so sei eine solche Armee sinnlos. Er zählt mehrere Beispiele auf, die ihm bewiesen haben, dass der Geist in der Armee sich nicht gewandelt habe. Aus diesem Symptom heraus habe sich bei ihm die Überzeugung gebildet, dass auch die Armee eine Quelle schwerster politischer Belastung 27 für die Zukunft sei. Dazu sei gekommen die zwangsläufige Entwicklung der wirtschaftlichen Notwendigkeiten und weiter die Proteste aus den Volksgruppen, die das Leben so nicht mehr ertragen konnten. So sind bei mir am letzten Sonntag die Würfel gefallen. Ich habe mir den ungarischen Gesandten kommen lassen und habe ihm mitgeteilt, dass ich die Hände von diesem Land zurückziehe. Wir stünden nun vor dieser Sachlage und er habe den Befehl gegeben zum Einmarsch der deutschen Truppen und der Eingliederung der Tschechoslowakei ins Deutsche Reich. Er wolle der Tschechoslowakei die vollste Autonomie und ein Eigenleben geben, mehr als sie es jemals in der österreichischen Zeit genossen habe. Das Verhalten Deutschlands gegenüber der Tschechoslowakei wird sich morgen oder übermorgen entscheiden und ist abhängig von der Haltung des tschechischen Volkes und des tschechischen Militärs gegenüber den deutschen Truppen. Er habe in die Regierung kein Vertrauen mehr. Wenn er auch an die Ehrlichkeit und Aufrichtigkeit Hachas und Qualkowskis glaube, so zweifle er an den Möglichkeiten des Sich-Durchsetzens der Regierung im ganzen Volk. Die deutsche Armee sei heute schon ausgerückt und bei einer Kaserne, wo Widerstand geleistet wurde, sei dieser rücksichtslos gebrochen worden, eine andere habe sich beim Auffahren der schweren Artillerie ergeben. Morgen um 6 Uhr rücke von allen Seiten her die deutsche Armee in die Tschechei ein, und die deutsche Luftwaffe werde die tschechischen Flughäfen besetzen. Es gäbe 2 Möglichkeiten. Die erste sei die, dass sich das Einrücken der deutschen Truppen zu einem Kampf entwickelt. Dann wird dieser Widerstand mit allen Mitteln mit Brachialgewalt gebrochen. Die andere ist die, dass sich der Einmarsch der deutschen Truppen in erträglicher Form abspielt, dann würde es dem Führer leicht, bei der Neugestaltung des tschechischen Lebens der Tschechoslowakei ein großzügiges Eigenleben, eine Autonomie und eine gewisse nationale Freiheit zu geben. Wir erlebten im Augenblick einen großen geschichtlichen Wendepunkt. Er wolle die Tschechen nicht quälen und nicht entnationalisieren. Er täte dieses alles auch nicht aus Hass, sondern um Deutschland zu schützen. Wenn im Herbst vorigen Jahres die Tschechoslowakei nicht nachgegeben hätte, so wäre das tschechische Volk ausgerottet worden. Keiner hätte ihn daran gehindert. Sein Wille sei, dass das tschechische Volk sich national ausleben solle, und er glaube fest, dass eine Form zu finden sei, in der den tschechischen Wünschen weitgehend entgegengekommen werde. Käme es morgen zum Kampf, so würde der Druck gegen Druck erzeugen. Man würde sich gegenseitig aufreiben, und es sei ihm dann nicht mehr möglich, die versprochenen Erleichterungen zu geben. Die tschechische Armee würde in 2 Tagen nicht mehr existieren. Es würden natürlich auch Deutsche fallen, und dieses würde einen Hass erzeugen, der ihn aus Selbsterhaltungstrieb zwingen würde, keine Autonomie mehr zu gewähren. Die Welt würde keine Miene verziehen. Er habe Mitleid mit dem tschechischen Volk, wenn er die ausländische Presse lese. Sie mache auf ihn den Eindruck, der sich in einem deutschen Sprichwort zusammenfassen ließe: Der Mohr hat seine Schuldigkeit getan, der Mohr kann gehen. So lägen die Dinge. In Deutschland gäbe es 2 Richtungen, eine härtere, die keine Konzessionen wolle und in Erinnerung an das Vergangene wünsche, dass die 28 Tschechoslowakei mit Blut niedergerungen würde, und eine andere, deren Haltung seinen eben erwähnten Vorschlägen entspreche. Dieses sei der Grund, warum er Hacha hierher gebeten habe. Diese Einladung sei der letzte gute Dienst, den er dem tschechischen Volke erweisen könne. Käme es zum Kampfe, so zwinge uns das vergossene Blut auch zum Hass. Aber vielleicht könne auch der Besuch Hachas das Äußerste verhindern. Vielleicht trage er dazu bei, eine Konstruktion zu finden, die für die Tschechoslowakei so weitgehend wäre, wie sie sie im alten Österreich niemals hätte erhoffen können. Sein Ziel sei nur, die nötige Sicherung für das deutsche Volk zu schaffen. Die Stunden vergingen. Um 6 Uhr würden die Truppen einmarschieren. Er schäme sich beinahe zu sagen, dass auf jedes tschechische Bataillon eine deutsche Division käme. Die militärische Aktion sei eben keine kleine, sondern sie sei in aller Großzügigkeit angesetzt. Er möchte ihm, Hacha, jetzt raten, sich mit Qualkowski zurückzuziehen, um zu besprechen, was zu tun sei. Hacha sagt, dass für ihn die Situation völlig klar und dass hier jeder Widerstand sinnlos sei. Aber er frage den Führer, wie er es anstellen solle, in 4 Stunden das ganze tschechische Volk vom Widerstand zurückzuhalten. Der Führer sagt, er möge sich mit seinen Herren beraten. Die nun rollende Militärmaschine lasse sich nicht aufhalten. Er solle sich an seine Prager Dienststellen wenden. Es sei ein großer Entschluss, aber er sehe die Möglichkeit für eine lange Friedensperiode zwischen den beiden Völkern dämmern. Würde der Entschluss anders sein, so sähe er die Vernichtung der Tschechoslowakei. Hacha fragt, ob der ganze Zweck des Einmarsches sei, die tschechische Armee zu entwaffnen. Man könne dies ja auch vielleicht auf andere Weise machen. Der Führer sagt, dass sein Entschluss unwiderruflich sei. Man wisse ja, was ein Entschluss des Führers bedeute. Er sehe keine andere Möglichkeit der Entwaffnung und fragt die anderen Herren, ob sie seiner Meinung seien, was ihm bestätigt wird. Die einzige Möglichkeit der Entwaffnung der tschechischen Armee sei die durch das deutsche Heer. Für Hacha sei das heute der schwerste Gang seines Lebens, aber er glaube, dass schon in wenigen Jahren dieser Entschluss als verständlich und in 50 Jahren wahrscheinlich als ein segensreicher angesehen würde. Hierauf ziehen sich die beiden Tschechen zurück. Nach der Besprechung zwischen Hacha und Qualkowski mit unseren Herren, bei deren Abschluss man sich über die Abfassung der Abmachung klar geworden, treten die zu Beginn der Aufzeichnung genannten Herren noch einmal zu einer abschließenden Rücksprache im Arbeitszimmer des Führers zusammen. Noch einmal wird ausführlich über die militärische Lage gesprochen, und der Generalfeldmarschall schildert im Einzelnen die Situation. Der Führer meint, dass vielleicht an dem einen oder anderen Platze die Botschaft Hachas nicht durchgedrungen sei und es dann zu Zusammenstößen führen könnte, dass man aber im Großen und Ganzen mit einem reibungslosen Einmarsch rechnen dürfte. Der Führer fährt fort, er glaube, dass trotz aller Bitternis, die durch den Einmarsch und die Besetzung durch das Deutsche Reich hervorgerufen würde, doch langsam die Erkenntnis dämmern werde, dass ein jahrhundertlanges Zusammenleben der beiden Nationen nützlich sei. 29.